Hier ist der Kompressor im Deutschlandradio Kultur. Die Kollegen vom Satire-Magazin Extra 3 vom NDR haben es mal wieder auf den Punkt gebracht. So geht Facebook, heißt ihr aktueller Post, der in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Darunter zu sehen ein Bild von Adolf Hitler mit der Unterzeile Guter Nazi. Daneben eines mit Adolf Hitler mit nackten Frauenbrüsten und darunter steht Schlechter Nazi. Diese Satire, die spielt darauf an, dass Facebook automatisch Bilder löscht, die mit nackter oder mit zu viel nackter Haut daherkommen, rechte Hetze aber nur zögerlich bzw. auch nach Meldung nicht immer sofort aus dem Netzwerk nimmt. Der Justizminister Heiko Maas hat diesbezüglich einen Brief an Facebook geschrieben. Die Antwort kam umgehend, doch, machen wir schon, hieß es aus dem Hause Facebook. Wir räumen aber bei der Löschung dieser rechten Hetzkommentare auch gelegentliche Fehler ein. Nur hilft denn das Löschen von Hetzkommentaren in sozialen Netzwerken wirklich weiter? Das fragen wir Philipp Banse, Kollege und Netzexperte. Philipp Maas wirft Facebook vor, dass trotz Hinweisen also bisher nicht richtig gelöscht wurde. Ist das ein gerechtfertigter Vorwurf? Absolut. Davon kann sich jeder selber überzeugen, der mal auf die Facebook-Seite von Pegida geht oder so. Ja, unwürdige und abschreckende und menschenverachtende Seiten wie Heimatliebe ist kein Verbrechen, Widerstand Heidenau besucht. Da kann jeder sehen, dass rassistische, menschenverachtende Kommentare, die da ja auch zu Straftaten aufrufen, nicht gelöscht werden. Und die müssten gelöscht werden, so läuft es doch in Deutschland, weil jemand diese Kommentare meldet und Facebook dann drauf guckt und sagt, okay, das löschen wir. Ist so die Reihenfolge der Löschaktion? Also nach deutschem Recht, Telemediengesetz, ist das ganz eindeutig geregelt. Plattformen, die Inhalte verbreiten und von Inhalten erfahren, die gegen deutsche Gesetze widerstoßen oder dazu aufrufen, also Volksverhetzung zum Beispiel aufrufen, die müssen gelöscht werden, sonst machen sich diese Plattformen, die diese Inhalte verbreiten, ebenfalls strafbar. Die Frage ist aber, muss sich Facebook an dieses deutsche Gesetz halten? Das ist sehr umstritten und eigentlich völlig unklar. Es gibt immer das Argument, Facebook hat die Europazentrale in Dublin, in Deutschland nur so eine PR-Werbeverkaufsdependance. Und Facebook argumentiert, wir müssen uns nicht an dieses Gesetz halten. Wir haben unsere Gemeinschaftsrichtlinien. In diesen Gemeinschaftsrichtlinien ist explizit auch davon geredet, dass Facebook kein Hate Speech haben will, keine Hasskommentare haben will. Und trotzdem ist dieses ganze Facebook inspiriert und diese Gemeinschaftsrichtlinien auch davon durchfleucht von diesem amerikanischen Grundsatz. Ein moralischer Grundsatz, wo nackte Haut nicht erlaubt ist, Meinungsfreiheit aber über alles gilt. Also wer sich quasi alles fällt unter diese Meinungsfreiheit, auch rassistische und ja, eigentlich in unseren Augen menschenverachtende Kommentare fallen nach US-Verständnis häufig unter die Meinungsfreiheit und davon ist auch diese Gemeinschaftsrichtlinie inspiriert. Also das heißt, der Vorstoß von Heiko Maas ist gar nicht so schlecht, weil es bräuchte dann eine größere Lobby, die Facebook darauf aufmerksam macht, dass es hier noch andere Wünsche gibt an dieses Netzwerk, wonach es sich richtet, eben statt nur automatisch Brüste zu löschen, Fotos mit Brüsten. Absolut, also ich finde das total legitim und rechtmäßig. Wir werden dieses Problems des Rassismus bei uns nicht Herr damit, dass wir rassistische und menschenfeindliche Kommentare löschen, aber die Gesellschaft muss zeigen, das wollen wir nicht, das akzeptieren wir nicht, deswegen finde ich diesen Vorstoß richtig. Heiko Maas, und das sieht man halt auch, kann aber nicht sagen, hier ist ein Gesetz, wir verklagen euch, sondern er weiß ganz genau, dass es hier eine Grauzone ist und appelliert daher an Facebook, lass uns mal reden, bitte überprüft doch mal eure Gemeinschaftsrichtlinien, das hat Facebook versprochen zu tun. Ich glaube aber, dass ihnen schlicht einfach die Leute fehlen in Dublin, die diese gemeldeten Kommentare ja überprüfen und dann eben auch löschen können. Da, glaube ich, sind einfach zu wenig Leute, um dieses Problems Herr zu werden. Ich habe mich gefragt, ob es so, wie es jetzt ist, zumindest im sozialen Netzwerkgedanken auch nicht ganz verkehrt ist, weil die Community immer wieder sich eben selber äußern muss gegen diese rechte Hetze oder sie eben auch selber melden muss und eben nicht automatisch in dem Netzwerk drin gelöscht wird, was ja sofort wieder die nächsten Meinungsfreiheit-Diskussionen zur Folge haben könnte. Wie geht man denn mit diesem Argument um? Also was ja jetzt auch schnell aufgeworfen wird, naja, aber ich möchte hier meine Meinung sagen können. Genau, das ist ja auch völlig richtig. Und dieses Prinzip, denke ich, was sich im deutschen Telemediengesetz etabliert hat, das finde ich ja durchaus richtig, dass Plattformen nicht automatisch von sich aus mit Algorithmen Inhalte durchsuchen müssen und sie dann automatisiert zu löschen, sondern dass sie diese erst löschen müssen, wenn sie a. gegen deutsche Gesetze verstoßen und b. sie davon erfahren, sprich Leute, Nutzer, Menschen, sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie sich dann drüber beugen und gucken, ist es ein Aufruf, der gegen deutsches Recht verstößt, der zur Volksverhetzung aufruft, der Menschen eben diffamiert und die Menschenwürde verletzt, dann sollen und müssen diese Sachen gelöscht werden. Und das hat sich in Deutschland eigentlich auch bewährt. Und ich finde, Facebook muss einfach die Leute einstellen, juristischen Sachverstand einstellen, um sich jeden Kommentar, der da gemeldet wird, genau anzugucken und dann in der Lage auch zu sein, diesen schnell zu löschen, wenn er gegen deutsche Gesetze verstößt. Dankeschön an Philipp Banse über die Frage, inwieweit Kommentare löschen, in der sich rechte Hetze etc. befinden, auf Facebook helfen kann. Dankeschön. Gerne geschehen.